ARD. Ein ernsthafter Schachspieler bin ich nie gewesen. Einfach deshalb, weil ich Schach nur zu meinem Vergnügen spiele. Ich will mich dabei nicht anstrengen, sondern nur entspannen. Ich weiß, es gibt Leute, die darüber ganz anders denken, aber die gehören auch zur Gilde der passionierten Spieler. Und nun gar ein Mann, der sich den Titel eines Weltschachmeisters erkämpft hat, für den das königliche Spiel Beruf oder gar Berufung ist. Ich meine, wie mag solch ein Mensch aussehen? Vielmehr, wie müsste er aussehen? Durchgeistigt, irgendwie der Welt entrückt, vielleicht dem Unendlichen sehr nahe. Eigentlich müsste er sogar besondere Schachmuskeln oder Höcker in den Windungen der grauen Gehirnmasse haben. Und weil ich nun ein neugieriger Mensch bin, weil mich stets das Psychologische interessiert, jedenfalls dort, wo es den Rahmen des Alltäglichen sprengt, reizte es mich, Mirko Centovic kennenzulernen. Vor ein paar Tagen kannte ich nur seinen Namen. Mir waren auch ein paar Einzelheiten seiner raketenhaften Karriere in Erinnerung. Das war aber alles. Mein Freund hatte mich in New York auf das Schiff gebracht, das mich nach Buenos Aires bringen sollte. Es herrschte die übliche Geschäftigkeit, Gedränge, Zurufe, kurzum wie das so in der letzten Stunde vor der Abfahrt ist. Mein Freund und ich standen etwas abseits und ich erschrak, als plötzlich ganz in unserer Nähe Blitzlichter aufflammten und Verschlüsse klickten. Sehen Sie, das gilt dem dort drüben. Ha? Gefundenes Fressen für die Reporter. Aha, ein Prominenter also? Na, immerhin ein rarer Vogel, dieser Centovic. Warten Sie mal, Centovic? Centovic? Ist das nicht dieses Schachgenie? Genie? Was ist schon ein Genie? Das war schließlich ein Beethoven auch. Da ist ein 20-jähriger Weltmeister schon mehr. Heute jedenfalls. Ja. Ja, im vorigen Jahr gewann er diesen Titel. Dabei, das kann ich Ihnen gleich verraten, wer Beethoven, Rembrandt oder Dante sind, das weiß der sture junge Mann mit den schweren, schläfrigen Lidern und der kurzen Stirn unter Garantie nicht. Mein Lieber, Sie machen mich neugierig. Eine völlig einseitige Begabung also? Jawohl. Das Schicksal oder der Zufall denken sich bisweilen ja gewisse Absonderlichkeiten aus. Aber bei Mirko Centovic handelt es sich schon fast um eine Groteske. Ach. Irgendwie hat mich dieses Phänomen interessiert und daher weiß ich in seinem Lebenslauf so einigermaßen Bescheid. Ach, bitte erzählen Sie doch. Ja, im Grunde ist das mit ein paar Worten gesagt. Als Centovic mit 12 Jahren den Vater verlor, übrigens ein ganz armer Donauschiffer aus irgendeinem südslawischen Nest, nahm sich der Dorfpfarrer des Jungen an. Ja. Er war völlig unbegabt, geradezu vernagelt. Später hat einmal einer seiner Kollegen gesagt, dass Centovics Unbildung auf allen Gebieten gleich universell ist. Auch heute ist er nicht in der Lage, einen Satz ohne orthografische Fehler zu schreiben. Sie können sich denken, dass der gute Pfarrer an seinem Pflegling nicht gerade sehr große Freude hatte. Ja. Dabei war der Junge keineswegs widerspenstig oder bockbeinig. Er tat alles, was ihm befohlen wurde. Arbeitete auf dem Felde, hackte Holz, half im Hause. Aber ohne jedes Interesse und mit einer herausfordernden Langsamkeit. Ja, schön und gut, aber wie kam es denn dazu? Ich meine, einmal muss doch der Knoten geplatzt sein, denn sonst... Sonst hätten auch noch andere Unterbegabte die Chance, eines Tages zu einem gewissen Weltruhm aufzusteigen. Ja, ist das hier und da etwa nicht der Fall? Na doch. Aber bleiben wir bei dem jungen Mirko. Der hatte 2 Jahre lang nichts weiter getan, als der abendlichen Schachpartie zuzusehen, die der Pfarrer mit dem Gendarm spielte. Aha. Später hätte der Geistliche 1000 Eide schwören können, dass der Junge nur stumm neben ihnen gehockt und gleichgültig schläfrig auf das karierte Brett geglotzt habe. Eines Abends wurde der Pfarrer zu einer Sterbenden gerufen. Sie mussten die Partie unterbrechen. Und als der Gendarm den Jungen zum Spaß fragte, ob er die Partie mit ihm zu Ende spielen möchte, nickte der nur und schlug den Gendarm nach 14 Zügen. Nein. Er schlug ihn ein zweites, ein drittes Mal. Er gewann auch gegen den Pfarrer. Das war der Anfang. In irgendeinem südslawischen Nest, wie Sie vorhin sagten. Und wie ging das weiter? Ja, nun, Sie können sich denken, dass der Pfarrer jetzt den Jungen mit ganz anderen Augen ansah. Natürlich war er stolz auf ihn. Ja. So führte er ihn in der Nachbarstadt bei arrangierten Schachspielern ein. Gegen die er auch gewann. Natürlich. Und die reichten ihn dann weiter an einen alten Grafen, der ein Schachfanatiker war. Der ihn lancierte und sein Mäzen wurde, jetzt erinnere ich mich wieder, ja. Die Serie der siegreichen Turniere begann. Und dabei, man kann sich das kaum vorstellen, ist Czentowicz nicht fähig, auch nur eine einzige Partie auswendig, also blind zu spielen. Ach. Selbst in seinem Metier ist er einseitig, fast beschränkt. Also ein Mangel an Fantasie. Aber das deckt sich ja auch mit dem, was Sie vorhin andeuteten. Sozusagen also ein stupides Genie. Ein stupides. Hören Sie, der Mann reizt mich immer mehr. Ich werde ihn mir hier an Bord einmal genauer ansehen und diese intellektuelle Eingleisigkeit etwas unter die Lupe nehmen. Ja, damit dürften Sie aber kein Glück haben. Ja? Denn so dumm, dass er seine Indolenz nicht kennt, ist er nun auch wieder nicht. Sie wissen ja, abgründige Beschränktheit paart sich oft genug mit Bauernschlauheit. Ja, ja, ja. Sie werden nichts aus ihm herauskriegen. Er lässt jeden Reklamerummel mit sich machen. Er ist sogar von einer ordinären Habgier, wenn es um Geld geht. Und geizig bis dort hinaus. So wie er aber merkt, dass er einen gebildeten Menschen vor sich hat, kriecht er ins Schneckenhaus und schweigt, hoheitsvoll und überlegen. In seiner unterlegenen Borniertheit. Mir ließ die Sache keine Ruhe. Was mir mein Freund gesagt hatte, schien zu stimmen. An den Weltmeister war nicht heranzukommen. Zwar sah ich ihn, wenn er seine Deckpromenade machte, doch man hätte ihm schon im Trab nachlaufen müssen, um ihn ansprechen zu können. In den Gesellschaftsräumen, in der Bar oder im Rauchsalon ließ er sich nie blicken. Der Steward verriet mir, dass er meistens in seiner Kabine über einem riesigen Schachbrett saß und Partien einübte. So kriegte ich ihn also nicht zu fassen. Wie aber wenn... Ja, der Gedanke war gut. Ich musste versuchen, seine Neugier zu wecken und ihn, den bäuerischen Jungen, mit dem königlichen Spiel aus seiner Reserve zu locken. Und da kam mir Mr. McConnor gerade recht. Wir waren Tischnachbarn und ich erfuhr bald, dass dieser schottische Tiefbauingenieur durch Ölbohrungen ein schwerreicher Mann geworden war. Ein massiger Self-Made-Man, unerschütterlich von seiner Überlegenheit durchdrungen, der es aber beinahe als persönliche Beleidigung empfand, wenn er bei unseren Schachpartien verlor. Dabei ahnte er nicht einmal, dass er mir nur als Mittel zum Zweck diente, denn ich hatte es mir nun einmal in den Kopf gesetzt, diesen Czentowicz aus dem Bau zu locken. Und dann schien es eines Tages endlich soweit zu sein. Ich musste an mich halten, um mir meinen Triumph nicht anmerken zu lassen, denn Czentowicz ging wie zufällig durch den Rauchsalon. Vielleicht war es wirklich nur ein Zufall. Oder er hatte uns durch das Fenster vom Deck aus beim Spiel gesehen. Jedenfalls trat er unwillkürlich einen Schritt näher und warf aus gemessener Entfernung einen Blick auf unser Brett. McConnor war gerade am Zuge. Aber schon dieser eine Zug schien zu genügen, um ihn von unseren dilettantischen Bemühungen zu überzeugen. Mit einem kühlen, ja verächtlichen Blick verließ er den Rauchsalon. Diese Art und Weise ärgerte mich. Irgendwie musste ich meinem Ärger Luft machen und sagte zu McConnor: Ihr Zug scheint den Meister nicht gerade sehr begeistert zu haben. Bitte? Welchen Meister? Ach so, Sie haben ihn ja nicht bemerkt. Nun, der Herr, der eben an uns vorübergegangen ist und missbilligend, Sie können es auch verächtlich nennen, auf unser Spiel sah, war nämlich Mirko Czentowicz, derzeitiger Weltschachmeister. Na, ich denke, wir werden es beide überstehen. Was? Und das sagen Sie so in aller Gemütsruhe? Czentowicz, der Weltmeister, hier an Bord? Und das war er eben? Ja. Na, also hören Sie mal, das ist ja eine Sensation. Jawohl, und das sagen Sie so nebenbei. Czentowicz hier auf dem Schiff, das ist ja toll, einfach toll. Finden Sie? Na, wenn schon. Zugegeben ganz interessant, aber so aufregend nun auch wieder nicht. Ach, sieh mal an, ein Weltschachmeister. Und Sie lässt das ganz kalt. Aber mich nicht, mein Lieber. Mich gar nicht. Er muss gegen mich spielen. Jawohl. Entschuldigen Sie schon, dass ich darüber lache. Da gibt es überhaupt nichts zu lachen. Er muss gegen mich spielen. Kennen Sie ihn womöglich? Nein, ich habe nicht das Vergnügen gehabt. Und ich weiß nicht mal, ob es ein Vergnügen wäre. Egal, immerhin wissen Sie, wer er ist. Möchten Sie ihn nicht ansprechen und ihn zu uns bitten? Sicherlich wird er... Sicherlich wird er nicht. Soviel ich weiß, ist Czentowicz nicht gerade sehr zugänglich. Und schließlich in diesem Falle könnte ich es sogar verstehen, dass er etwas Besseres zu tun hätte, als sich mit, pardon, drittklassigen Spielern wie uns abzugeben. Wenn Sie sich damit meinen, bitte sehr. Ich halte mich nicht für einen drittklassigen Spieler. Mit diesem Wort hatte ich genau ins Schwarze getroffen. McConnor lief rot an. Er war über dieses Werturteil wütend und meinte dann, er würde schon dafür sorgen, dass Czentowicz die höfliche Aufforderung eines Gentleman nicht ablehne. Ich gab ihm noch eine kurze Personenbeschreibung des Champions und schon stürmte McConnor Mirko Czentowicz auf das Promenadendeck nach, wie ein Stier, der hinter seinem Opfer herrannte. Nach 10 Minuten kehrte McConnor zurück. Naja, Sie haben schon recht. Durchaus kein angenehmer Herr. Nicht einmal die Hand hat er mir gegeben. Ich versuchte ihm klarzumachen, welche Ehre es für uns sein würde, wenn er eine Partie gegen uns spielen wollte. Dabei dachte ich auch noch an andere Herren. Wir werden hier ja wohl noch weitere Schachspieler ausfindig machen können. Und er biss nicht an, wie? Auch nicht auf das Wörtchen Ehre. Er hat Verpflichtungen gegen seinen Agenten. Er darf während seiner Tournee nicht ohne Honorar spielen. Minimum $250 pro Partie. Donnerwetter. Auf den Gedanken wäre ich nie gekommen, dass das Schieben von Figuren von Schwarz auf Weiß ein derart einträgliches Geschäft sein kann. Naja, damit hat sich die Sache ja erledigt. Wieso? Die Partie ist für morgen Mittag angesetzt. Was? Hier im Rauchsalon. Ich denke, wir werden uns einigermaßen halten. Das ist doch nicht Ihr Ernst für $250? Warum denn nicht? Was sehen Sie mich so entgeistert an? Schließlich lebt er davon. Der Mann hat ganz richtige Preise zu machen. In jedem Fall sind die wirklichen Könner auch die besten Geschäftsleute. Und was mich betrifft, so haue ich ihm lieber die $250 auf den Tisch, als mir von diesem Herrn Czentowicz eine Gnade erweisen zu lassen, für die ich mich dann noch bedanken muss. Außerdem ist es für drittklassige Spieler noch längst keine Schande, von einem Weltmeister umgelegt zu werden. Schließlich waren es nicht meine Dollars, sondern die von McConnor. Und würde mir sein Ehrgeiz nicht endlich dazu verhelfen, das Wundertier kennenzulernen? Also schön. Wir fanden noch 4 Herren, die sich als Schachspieler ausgaben, unterrichteten sie von dem bevorstehenden großen Ereignis und ließen auch die Nachbartische für uns reservieren, um möglichst ungestört im Rauchsalon zu sein. Am nächsten Tag war unsere kleine Gruppe vollzählig und pünktlich erschienen. Der Mittelplatz gegenüber dem Meister blieb selbstverständlich McConnor zugeteilt. Der paffte dicke Wolken aus seiner Brasil und blickte sehr nervös dauernd auf die Uhr. Mit 10 Minuten Verspätung betrat Czentowicz, er wusste, was er sich und seinem Namen schuldig war, den Rauchsalon. Mit fachmännischer Trockenheit begann er die sachlichen Anordnungen. Da eine Simultanpartie mangels verfügbarer Schachbretter unmöglich war, sollten wir alle gemeinsam gegen ihn spielen. Die maximale Zugzeit sollte 10 Minuten betragen. Natürlich waren wir mit allem einverstanden. Noch im Stehen machte er den ersten Gegenzug und ging dann zu seinem Warteplatz, wo er lässig hingelehnt in einer Illustrierten blätterte. Es hat wenig Sinn, über die Partie im Einzelnen zu berichten. Sie endete natürlich mit unserer totalen Niederlage, und zwar bereits beim 24. Zug. Dass wir gegen einen Weltmeister spielten, wussten wir ja. Und dass er uns sozusagen mit der linken Hand erledigte, war auch weiter nicht verwunderlich. Was uns aber alle ärgerte, war die Art und Weise, mit der er es tat. Sie war einfach beleidigend. Kein freundliches oder gar aufmunterndes Wort, nur ein flegelhafter Schachautomat. Nachdem er matt gesagt hatte, stand ich auf. Ich wollte an die frische Luft, doch McConnor machte eine ungestüme Bewegung, sodass ich mich umdrehte. Revanche! Ich erschrak geradezu über den herausfordernden Ton. McConnor glich einem Boxer dicht vor dem Losschlagen. Und noch einmal, jetzt ganz heiser, ertönte dieses Revanche! Bitte, die Herren spielen jetzt schwarz. Czentowicz saß unbewegt da. In McConnors Auge entdeckte ich jenes Flackern unbeherrschter Leidenschaft. Und ich wusste, sollte es auch sein ganzes Vermögen kosten, dieser Mann würde so lange gegen Czentowicz spielen, bis er wenigstens einmal eine Partie gewann. Einfach lächerlich und mir unverständlich. Auch diese zweite Partie bot kein neues Bild. Durch einige Neugierige war unser Kreis allerdings größer und lebhafter geworden. McConnor starrte auf das Brett, als wolle er die Figuren zwingen, für ihn zu gewinnen. Es war eine Verbissenheit, die auch auf uns überging. Und da auf einmal, beim 17. Zug, trat etwas ein, was uns überraschte und verblüffte. Es ergab sich eine Konstellation, die nach einer Chance für uns aussah. Ah, bitte, bitte, sehen Sie. Wenn wir jetzt den Bauern auf C1 vorschieben, gewinnen wir eine neue Dame. Vorsicht, Mr. McConnor, Vorsicht, sage ich. Wahrscheinlich nur eine Falle. Auch damit müssen wir rechnen. Aber wenn wir den Bauern vorschieben, dann, verdammt nochmal, dann muss doch... Aufgeregt berieten wir, was zu tun sei. Offenbar hatten wir einen Vorteil. Aber das musste Czentowicz ja auch längst gesehen haben, wenn, wie gesagt, das Ganze nicht nur eine Falle war, die er uns gestellt hatte. Wir diskutierten, suchten nach der Finte und fanden sie nicht. Die Frist von 10 Minuten war fast um. Wir mussten etwas tun. Und McConnor rührte den Bauern bereits an. Es hilft nichts. Wir werden den Bauern auf C1 setzen. Um Gottes Willen, nicht. Tun Sie es nicht. Wir zuckten zusammen und wandten uns um. Einer der Zuschauer, ein Herr von etwa 45 Jahren, sein schmales, scharfes Gesicht von fast kreidiger Blässe war mir schon auf dem Promenadendeck aufgefallen, spürte unsere verwunderten Blicke und fuhr hastig fort. Wenn Sie jetzt eine Dame machen, schlägt er Sie sofort mit dem Läufer C1. Sie nehmen den Springer zurück, aber inzwischen geht er mit seinem Freibauern auf D7. Ja, bedroht Ihren Turm und auch wenn Sie mit dem Springer Schach sagen, verlieren Sie und sind nach 9 Zügen erledigt. Es ist beinahe dieselbe Konstellation, wie Sie Aljechin gegen Bogoljubow 1922 im Großturnier von Pischtian initiiert hat. Ja. Und was raten Sie? Nicht gleich vorziehen, sondern ausweichen. Vor allem mit dem König abrücken aus der gefährdeten Linie von G8 auf H7. Ja, dann wird er wahrscheinlich den Angriff auf die andere Flanke hinüberziehen. Ah. Aber da parieren Sie mit dem Turm C8, C4. Ja, das kostet ihn 2 Tempi und einen Bauern und damit die Überlegenheit. Dann steht Freibauer gegen Freibauer und wenn Sie sich richtig defensiv verhalten, kommen Sie noch auf Remis. Ja, mehr als ein Unentschieden ist nicht herauszuholen. Aha. Ja. Ja, also wie war das? König G8 auf H7. Jawohl. Ausweichen, vor allem ausweichen. McConnor tat es und wir klopften an ein Glas. Das war das Zeichen, dass Czentowicz kommen sollte. Er kam, maß mit einem einzigen Blick den Gegenzug und tat genau das, was der Unbekannte vorausgesagt hatte. Dann ging er wieder an seinen Platz und wieder sagte uns der fremde Herr, was wir zu tun hätten. Turm vor, Turm vor. C8 auf C4. Er muss dann erst den Bauern decken. Aber das wird ihm nichts helfen. Sie schlagen... Im Grunde verstanden wir kein Wort von dem, was er sagte. Für uns war es Chinesisch. Doch McConnor tat genau das, was der Fremde riet. Vorwärts, immer vorwärts, statt zu verteidigen. Als Czentowicz wieder an den Tisch trat und am Zuge war, stieg unsere Erregung ins Ungemessene. Denn wir sahen, dass der Weltmeister stutzte. Er witterte einen Gegner, wusste aber nicht, wer es war. Und dann geschah noch etwas, was uns den Atem anhalten ließ. Czentowicz zögerte, blickte aufmerksam auf das Spiel und setzte sich. Er, der bisher immer nur im Stehen zwischen Kommen und Gehen die Figuren gesetzt hatte, er nahm Platz. Jawohl, er musste sich Zeit lassen. Es war unglaublich. Aber noch unwahrscheinlicher war dieser Unbekannte. Es schien, als lese er die Züge aus einem Buch ab. Diesmal überlegte Czentowicz einige Minuten. Dann tat er seinen Zug und ging. Ein Hinhaltezug. Gut gedacht. Aber nun nicht drauf eingehen. Abtausch forcieren. Abtausch. Unbedingt Abtausch. Dann kommen wir auf Remis und kein Gott kann ihm mehr helfen. McConnor gehorchte. In den nächsten Zügen, wir anderen waren inzwischen längst zu leeren Statisten herabgesunken, begann für uns alle ein unverständliches Hin und Her. Nach etwa 7 Zügen sah Czentowicz nach längerem Nachdenken auf und erklärte: Remis. Ah. Remis. Jawohl. Remis. Erst allmählich löste sich die Spannung. Und während noch alle durcheinander redeten, beobachtete ich Czentowicz. Er war zwar etwas blass geworden, hatte sich jedoch gut in der Gewalt. Dann hob er den Blick, sah dabei scharf und gerade den Unbekannten an und fragte ohne irgendeine Erregung, rein sachlich: Wünscht der Herr noch eine Partie? Na, natürlich, selbstverständlich. Jetzt müssen Sie ganz allein gegen Herrn Czentowicz, den Weltmeister, spielen. Ich? Nein, nein, auf keinen Fall, das ist völlig ausgeschlossen. Ich komme da gar nicht in Betracht. Na nur, wieso nicht? Wenn nicht Sie, dann... Nein, nein, also wirklich. Ich habe seit 25 Jahren vor keinem Schachbrett mehr gesessen. Und überhaupt, ich sehe jetzt erst, dass ich mich ungehörig betragen habe, indem ich da einfach in Ihr Spiel mich einmischte. Bitte entschuldigen Sie meine Zudringlichkeit. Ich möchte nicht weiter stören. Guten Tag. Also haben Sie das gehört? Das ist doch ganz unmöglich. Seit 25 Jahren nicht Schach gespielt. Jeden Zug, jede Gegenpointe hat er auf 5, 6 Züge im Voraus berechnet. Sowas kann man doch nicht aus dem Handgelenk. Das ist doch völlig ausgeschlossen, nicht wahr, Herr Centowitsch? Ich kann darüber kein Urteil abgeben. Jedenfalls hat der Herr etwas eigenartig und interessant gespielt. Deshalb habe ich ihm auch absichtlich eine Chance gelassen. Tja, sollte der Herr oder die Herren morgen eine abermalige Partie wünschen, so stehe ich von 3 Uhr ab zur Verfügung. Empfehle mich. Eine Chance, sagt er, dass ich nicht lache. Der Meister scheint uns für reichlich naiv zu halten. Eine Ausflucht, weiter nichts, ist doch klar. Also, meine Herren, Sie sind meine Gäste. Oh. Ja, diesen freudigen Schrecken müssen wir erst einmal herunterspülen. Und gespannt bin ich ja auf morgen. Denn dass dieser blasse Unbekannte, dieses Schachgenie, morgen gegen Centowitsch antritt, das steht ja nun wohl außer Frage. Mhm. Für das Honorar komme ich natürlich auf. Sie haben ja vorhin seine Ansicht gehört. Unsinn, ist ja lachhaft. Und Sie werden es übernehmen, mit ihm zu reden. Oder reizt Sie die Geschichte vielleicht nicht? Na, sehen Sie, ich wusste es doch. Also bitte, meine Herren, kommen Sie. Und ob es mich reizte, mit dieser Bemerkung hatte McConnor bewusst oder unbewusst meine Neugier angestachelt. Ich ging also und suchte den blassen Unbekannten. Wir stellten einander vor und dann rückte ich mit dem Anliegen heraus. Ich wandte meine ganze Beredsamkeit auf und versuchte ihn davon zu überzeugen, wie interessant es für uns und natürlich auch für ihn sein müsse, wenn er die Herausforderung des Weltmeisters annehme. Er hörte gespannt zu. Doch als ich ihn zum Schluss rundheraus fragte, ob er gegen Centowitsch antreten wolle, da zögerte er. Tja, er schien ablehnend zu sein. Nach einer kleinen Pause sagte Dr. Blatt. Ja, Sie sehen mich völlig verwirrt. Vielleicht können Sie es nicht verstehen, dass ich derart irritiert bin. Doch nach dem, was Sie mir da eben erzählt haben, ich meine... Aber ich bitte Sie, mir und den anderen Herren, besonders Mr. McConnor, ist es doch nicht anders ergangen. Ich begreife Ihr Erstaunen sehr gut. Bloß, Sie haben gewusst, gegen wen Sie spielen. Ich dagegen hatte keine blasse Ahnung. Und Weltmeister, sagen Sie, ist dieser... Mirko Centowitsch, ja. Es lässt sich doch nicht leugnen, dass Sie diese Partie gegen den erfolgreichsten Schachspieler ruhmreich bestanden haben. Und deshalb, wie gesagt, hoffen wir und bitten Sie darum, dass Sie Ihre Bedenken zurückstellen und die Herausforderung annehmen. Ja, das sagen Sie so dahin, Verehrtester. Da haben Sie einen guten Köder ausgelegt. Geschickt, geschickt. Gegen einen Schachweltmeister spielen? Das hätte ich mir auch nie träumen lassen. Nun gut. Sie sehen, ich habe lange gezögert, aber ja, ich werde gegen ihn spielen. Nur... Und das muss ich gleich hinzufügen und ich bitte Sie, das auch den anderen Herren zu sagen. Setzen Sie auf mein Können keine übertriebenen Hoffnungen. Nein, davor muss ich Sie alle warnen. Es war wirklich keine falsche Bescheidenheit, als ich sagte, dass ich seit meiner Gymnasialzeit, also seit mehr als 20 Jahren, keine Schachfigur mehr angerührt habe. Und selbst damals galt ich nur als ein recht mittelmäßiger Spieler. Bitte wehren Sie nicht ab. Es stimmt haargenau, was ich sage. Ein recht mittelmäßiger Spieler, mehr nicht. Aber wenn Sie imstande sind, mehrere Züge derart genau im Voraus zu berechnen, wenn Sie sich sogar noch an einzelne Kombinationen der verschiedenen Meister erinnern können, dann müssen Sie sich doch, zumindest theoretisch, mit Schach außerordentlich intensiv beschäftigt haben. Intensiv beschäftigt? Ja, weiß Gott, das kann man wohl sagen. Nur... Das geschah unter ganz besonderen Bedingungen. Ja, das ist eine Geschichte für sich. Übrigens keine besonders erfreuliche. Sie könnte einen kleinen Beitrag zu unserer ebenso wenig erfreulichen Zeit liefern. Wollen Sie sie hören? Ja, gerne. Ich bitte darum. Vielleicht bin ich Ihnen diese Geschichte sogar schuldig. Sie werden dann sehen, dass meine Kenntnisse im Schach zwangsläufig rein theoretischer Natur sein müssen. Vorhin, zu Beginn unseres Gespräches, waren Sie so freundlich zu sagen, dass Ihnen, weil Sie längere Zeit in Wien gelebt haben, der Name meiner Familie wohl vertraut ist. Ja. Vermutlich denken Sie dabei an meine beiden Onkel, den Leibarzt des alten Kaisers und den Abt in Seitenstetten. Die Anwaltskanzlei, die ich bis zum Tode meines Vaters mit ihm gemeinsam und später allein leitete, wird Ihnen dagegen kein Begriff sein. Aber das zu erklären würde viel zu weit führen. Jedenfalls war es so, dass wir keine richtige Anwaltspraxis mehr ausübten, sondern lediglich und das wegen unserer Verbindungen und Zugehörigkeit zu klerikalen und monarchistischen Kreisen, mit Rechtsberatungen für die großen Klöster und das ehemalige Kaiserhaus betraut waren. Als in Deutschland Hitler zur Macht kam, merkten wir sehr bald, dass gewisse Stellen auch bei uns in Österreich daran interessiert waren, gewisse Leute zu bespitzeln. In diesem Fall war es ein jämmerlicher, talentloser Kanzlist, der den Auftrag hatte, uns auszuspionieren. Als wir es merkten, war es leider schon zu spät. Hatten Sie ihn mit besonders wichtigen Missionen betraut? Nein, nein, das Gegenteil war der Fall. Bei einer derart delikaten Aufgabe, es ging um Papiere und Vermögensanlagen von Angehörigen der kaiserlichen Familie, da war es ja selbstverständlich, dass diese Dinge vor jedem Menschen geheim gehalten wurden. Wichtige Verhandlungen fanden entweder im Ordinationszimmer meines Onkels, des Leibarztes, statt oder in der Priorei des Klosters, nie bei uns. Wichtige Briefe schrieb ich selbst, ohne Kopien davon anzufertigen. Der Mann hatte nichts weiter zu tun, als harmlose Botengänge zu machen oder das Telefon zu bedienen. Aber irgendwie muss er Verdacht geschöpft haben. Wahrscheinlich hat er heimlich die Post geöffnet. Gerade deshalb, weil es ihm strengstens untersagt war. Und als dann dieser sogenannte Anschluss Österreichs zustande kam, zögerten seine Hintermänner nicht, mich der SS ans Messer zu liefern. Hätten Sie nicht noch fliehen können, bevor... Fliehen? Nein. Denn als am Abend jenes unglückseligen 11. März Schuschnigg durch den Rundfunk seine Abdankung bekannt gab, da hämmerten kurz darauf diese Raudes bei mir bereits die Tür ein. Sie hatten es sehr eilig. Es gelang mir noch, die allerwichtigsten Papiere zu verbrennen, und ich war froh, dass ich meine alte, absolut zuverlässige Haushälterin mit den unentbehrlichsten Belegen für die im Ausland deponierten Vermögenswerte der Klöster und zwei Erzherzöge, aber auch wirklich in der allerletzten Minute zu meinem Onkel hinüberschicken konnte. Es war nur gut, dass ich an jenem Abend noch nicht wusste, was mir bevorstehen sollte. Ich kann es mir leider denken, was nun folgte. Die Methoden der Gestapo sind ja nicht unbekannt geblieben. Ich weiß, Sie denken an ein KZ. Aber schauen Sie, nichts dergleichen geschah. Denn ich gehörte in eine andere Kategorie. An sich war meine bescheidene Person der Gestapo völlig uninteressant. Hier ging es nur um das Material. Belastendes Material, das man von mir zu erpressen hoffte, um Informationen zu bekommen. Und vielleicht hofften Sie in Ihrer Raublust auch auf Geld, Devisen, Gold und was weiß ich. Und Leute meiner Kategorie, doch das erfuhr ich erst später, kamen nicht ins KZ. Oh nein, die genossen eine Sonderbehandlung oder eine besondere Behandlung. Man kann es so oder so betonen und definieren. Und wie sah sie aus, diese besondere Behandlung? Ein auf den ersten Blick durchaus nicht unbehaglich aussehendes Hotelzimmer. Klingt doch ganz human, nicht wahr? Keine eiskalte Baracke, die man mit 20 oder mehr zu teilen hatte, sondern ein durchaus annehmbares Zimmer. Das Fenster natürlich vergittert, aber sonst Bett, Tisch, Sessel, Waschschüssel. Im Konzentrationslager hätte ich vielleicht bis zum Umfallen Steine karren müssen. Ich wäre geschlagen und gefoltert worden. Ja, ja, also sicherlich. Aber ich hätte doch Gesichter gesehen. Einen Baum, einen Stern. Irgendetwas sehen können, was sich nicht immer gleich blieb. Was man mir zugedacht hatte, war keine humane, sondern eine äußerst raffinierte Methode. Keine rohen Prügel oder körperliche Folterung, nichts von alledem. Und, wie gesagt, eine menschenwürdige Behausung. Doch um sie herum und in ihr selbst ein völliges Vakuum. Ja, nichts. Ja, das Nichts. Das vergitterte Fenster starrt auf eine Brandmauer. Die Tür bleibt Tag und Nacht verschlossen, auf dem Tisch darf kein Buch, keine Zeitung liegen. Jeden Gegenstand hat man mir abgenommen. Keine Uhr, von der ich die Zeit ablesen kann. Keinen Bleistift zum Schreiben. Auch das Taschenmesser haben sie mir genommen, damit ich mir nichts antun kann. Außer dem Wärter und den eiskalten und doch bohrenden Visagen derjenigen, die mich verhören, sehe ich kein menschliches Gesicht, höre ich keine Stimme. Keine Antwort auf meine tausend und abertausend Fragen. Ich bin mit mir und den stummen Gegenständen dieses Zimmers allein. Eine zeitlose, raumlose, totale Leere, das vollkommenste Nichts. Dann die Verhöre, auf die ich warten musste, ganze 14 Tage lang warten musste. Auch darin liegt eine ausgeklügelte Methode. Und wie ich dann endlich vor Ihnen stehe, ich habe ja genügend Zeit gehabt, mir dieses Frage- und Antwortspiel auszudenken und mich darauf vorzubereiten. Da sieht die Wirklichkeit ganz anders aus. Auf dem Tisch liegt ein Stoß Akten. Aber nie kann ich erkennen, sind es die echten oder nur fingierte. Ich werde unsicher und dann fällt mir ein, es sind 2 Wochen vergangen. Was kann in der Zeit alles passiert sein? Hat man weitere Beteiligte gefunden? Haben sie ausgesagt? Wenn ja, was haben sie ausgesagt? Oder haben sie geschwiegen? Weiß ich denn, ob die Belege und Papiere überhaupt an meinen Onkel gelangt sind? Nein, ich weiß es nicht. Ich kann es ja gar nicht wissen. Und doch ist das Alleinsein in diesem trostlosen Hotelzimmer das Schlimmste. Zwischen dem Bett, dem Sessel und dem Tisch sind es 10 Schritte. 10 Schritte hin und 10 zurück. Hin und zurück. Immer 10 Schritte. Wie oft laufe ich sie auf und ab. Hin und zurück. Hin und ausweglos. Gefangen, eingesperrt. Ich versuche, irgendeine Ablenkung zu erfinden, um nicht immer, jede Minute und Sekunde diesem grässlichen Druck des Nichts und der inneren Angst ausgeliefert zu sein. Ich sage Gedichte auf, zitiere lateinische Schriftsteller, stelle mir Rechenaufgaben. 23 geteilt durch 3. 8 durch 3 gleich 2, gleich ist 2. Die 9 herunter ergibt 29. Was wissen Sie von dir? 29 durch 3, 29 gleich 7. Ja, nein, Unsinn. Falsch. 29 durch 3 ist 9. Was wissen Sie von dir? Ich weiß also die Hauptzahl. 28.700. Füllest wieder Busch und Tal still mit Nebelglanz. Was habe ich gesagt? Lösest endlich auch einmal meine Seele ganz. Also, ita vitas hominum quasi cum ludas teseris. Sillut quod maxime opus est jactu non cadit. Was soll ich das nächste Mal sagen? Was wissen Sie? Illut quod. Noch einmal von vorne. Ita vitas hominum. Doch mein Gedächtnis versagt. Es hat keine Kraft mehr. Denn immer wieder flackert dieser eine Gedanke dazwischen. Was wissen Sie? Was habe ich gesagt? Was muss ich das nächste Mal sagen? Auch bei den Verhören merke ich, dass mein Gehirn nicht mehr funktioniert und ich fürchte, ich zittere davor, dass der Moment kommt, wo ich nur um mich selbst zu retten, alles aussagen und damit 12 Menschen mit ihren Geheimnissen verraten werde. Und eines Abends ist es dann tatsächlich soweit. Wie der Wärter mir das Essen bringt, schrei ich ihn plötzlich an. Führen Sie mich zur Vernehmung, jetzt sofort, ich will aussagen. Alles will ich aussagen, wo die Papiere sind, wo das Geld liegt, alles werde ich sagen. Bringen Sie mich sofort hin. Doch der Wärter ist bereits draußen. Er hört mich nicht mehr. Oder wollte nicht hören. Und schon am nächsten Tag tritt etwas ganz Unvorhergesehenes ein. Etwas, was mir für die nächste Zeit Rettung bringen sollte. Wieder einmal hat man mich zu einem Verhör abgeholt. Und diesmal muss ich besonders lange im Vorzimmer warten. Auch dieses Warten gehört zu den Praktiken meiner Peiniger. Dabei wissen Sie nicht einmal, dass für mich das stundenlange Stehen keine Qual, sondern eine Wohltat, ja eine Lust ist. Denn es ist ein anderer Raum, eine andere Umgebung als meine Hotelzelle, deren Einzelheiten nun schon bis zum körperlichen Ekel in mich eingedrungen sind. Da hängt zum Beispiel in jedem Vorzimmer ein Kalender. Diese Zahl 27, darüber das Wort Juli, darunter das Wort Donnerstag. In meinem Hunger nach gedrucktem, geschriebenem, fresse ich den Anblick dieses simplen Kalenderblattes förmlich in mich hinein. Und dann entdecke ich noch etwas, was mich fast wahnsinnig vor Erregung macht. Die Tasche des Militärmantels, der da hängt, ist ausgebeult und ich glaube zu erkennen, was in dieser Manteltasche steckt. Ein Buch! Die Knie beginnen zu zittern und allein die Vorstellung, dass dort Seiten, Blätter mit gedruckten Zeilen, etwas zum Lesen ist, raubt mir beinahe die Besinnung. Lesen, endlich wieder einmal lesen und dann davon zehren können. Es wiederlesen, den Inhalt auswendig lernen. Eine Beschäftigung, eine Ablenkung. Ich muss dieses Buch haben. Das ist mein einziger Gedanke. Mit einem Mal bin ich hellwach und langsam, Schritt für Schritt, schleiche ich mich näher dorthin, wo der Mantel hängt. Da lässt eine Stimme mich zusammenfahren. Hey, Sie, Blatt, was soll das? Er möchte uns gefälligst stehen bleiben. Oder ist Ihnen schlecht? Ja, ein Wunder wär's gerade nicht bei der Erhitzenheit. Schlecht sein. Übelkeit markieren. Ein guter Gedanke, den mir da der Wachmann zuspielt. Ja, ich weiß nicht. Mir ist plötzlich so... Wenn ich mich nur ein wenig da anlehnen kann, es wird bestimmt gleich vorübergehen. Ja, schon gut. Ich werde noch das zweite Fenster öffnen, wenn es auch nicht viel helfen wird bei der Erhitzenheit. Während der Mann das Fenster öffnet, fasse ich in die Tasche. Ein Griff, ich habe das Buch. Ja, ich habe das Buch, aber da bricht mir der Angstschweiß aus. Ich muss es ja verbergen, verstecken. Auch das gelingt. Und ich schiebe es hinter meinen Rücken an die Stelle, wo die Hose vom Gürtel gehalten wird. Ein weiterer Glücksfall ist, dass das Verhör nur kurze Zeit dauert und dass ich, ohne meine Beute zu verlieren, ohne dass jemand den Diebstahl bemerkt, wieder in meine Hotelzelle gelange. Erst abends, als ich damit rechnen kann, dass mich niemand mehr stört, schlage ich das Buch auf. In einer Art Vorgenuss habe ich es mir bereits ausgemalt, was es enthalten könnte. Nur nicht Seichtes, Flaches, so hoffe ich, sondern etwas, was man auswendig lernen kann. Vielleicht Goethe oder Homer. Und dann diese Enttäuschung. Diese grenzenlose Enttäuschung, als ich es endlich aufschlage. Denn dieses Buch enthält nichts weiter als eine Sammlung von 150 Meisterpartien. Tja, es ist ein Schachrepetitorium. Und dafür diese Anspannung, die Angst, die ich ausgestanden habe. Heulen könnte ich vor Wut. Denn was in aller Welt soll ich mit diesem albernen Buch? Was nützen mir diese 150 Meisterpartien? Man kann doch unmöglich Schach spielen ohne Brett, ohne Steine und ohne einen Partner. Nein, es ist nicht unmöglich. Man kann es. Mein Schachbrett wird das karierte Betttuch und die Figuren knete ich aus kleinen Krümeln, die ich mir von meinem Brot abspare. Das ist alles sehr, sehr mühsam und die erste Partie muss ich an die 20 Mal von Neuem beginnen. Doch ich habe ja Zeit, unendlich viel Zeit. Nach 6 Tagen spiele ich die erste Partie tadellos zu Ende. Bald brauche ich auch die Krümelfiguren nicht mehr. Und auf das Betttuch kann ich ebenfalls verzichten. Denn automatisch haben sich die anfangs abstrakten Zeichen und Zahlen des Buches, diese A1, A2, C7, C8, hinter meiner Stirn zu visuellen, ja zu plastischen Positionen verwandelt. Ich habe das Schachbrett mit seinen Figuren nach innen projiziert. Und schließlich kann ich jede Partie des Buches auswendig oder blind spielen. Endlich, endlich eine Beschäftigung. Ich habe etwas zu tun. Eine wundervolle Art von Zeitvertreib. Dadurch wird die Denkleistung meines Gehirns geschärft. Ich fühle mich wieder frisch und elastisch und das wirkt sich auch bei meinen Vernehmungen aus. Wie auf dem Brett mit seinen 64 Feldern, so gilt es auch bei den Verhören zu kombinieren. Geheime Winkelzüge aufzudecken, Schach zu bieten und zu verhindern, dass die anderen mich matt setzen. Ach, und dann, nach ungefähr 3 Monaten, stehe ich doch wieder vor dem Nichts. Ah, der Reiz der Neuheit ist verflogen und es gibt nichts Neues mehr. Denn sobald ich eine Partie 20 oder 30 Mal durchgespielt habe, kann sie mich ja nicht mehr fesseln, weil ich ja den Ablauf im Voraus kenne. Keine Überraschungen, keine Probleme mehr und keine Spannungen. Ich müsste ein anderes Buch mit anderen Partien haben, aber das ist unmöglich. Also wieder am Ende. Wieder die 10 Schritte im Käfig. Nein. Und da erfinde ich etwas, was völlig absurd, einfach widersinnig ist. Ich denke mir neue Partien aus und spiele gegen mich selbst. Die Strategie des Schachspiels. Diese beiden ganz verschiedenen Gehirne des Spielers von Schwarz und des Spielers von Weiß, die ihre Züge ja im Vorhinein nicht kennen dürfen, sondern sie nur zu erraten und dann zu durchkreuzen haben, Diese Strategie von zwei Spielern übernehme ich in einer Person. Also, es ist die ausgeklügelste und konstruierteste Bewusstseinsspaltung, die ich dann mir selbst in Szene setze. Einmal muss ich ein Ich schwarz darstellen, das von den Absichten des Ich weiß nichts weiß. Dann wieder beim nächsten Zug ist es umgekehrt. Das Ich weiß muss erraten, was das Ich schwarz vorhat. Jede Partie muss neu ausgedacht und im Gedächtnis behalten werden. Aber das ist noch nicht alles. Denn jedes der beiden Spieler-Ichs muss immer schon 4 oder 5 Züge im Voraus berechnen können. Mein eines Gehirn hat also ein zweites Hinzu erfunden, das es einschalten und ausschalten kann. Es hat gelernt, von den Manövern und Absichten dieses zweiten Gehirns nichts zu wissen und beherrscht diese Technik virtuos. Das Ganze ist Wahnsinn, ja, heller Wahnsinn. Aus der Spielfreude wurde eine Spiellust und aus dieser Spiellust wird aber jetzt ein gefährlicher Zwang zum Spielen. Anfangs spiele ich noch ruhig, da lege ich auch noch Pausen ein. Doch dann erlauben mir die überreizten Nerven kein Warten mehr. Kaum ist eine Partie beendet, fordere ich mich selbst zu einer nächsten heraus. Immer hektischer wird das Tempo, immer wahnsinniger und immer gefährlicher. Und dazu dieser entsetzliche Durst, den ich jedes Mal dabei bekomme und der mich martert. Matt! Matt! Ja, gut gespielt. Auch jetzt Revanche. Jawohl, Revanche, sofort. Schnell, schnell. Ja, Weiß beginnt, Weiß beginnt. D-H4, D-E2. Kade la dame, kade. Herr Dr. Schwarz, Sie sind am Zuge. Ja, hat einen Dreizüger gebaut. Moment mal, Moment mal, da müsste man... Na los, kein Getrödel! Das sieht doch... Also zieh doch endlich mal! Unverschämt hat er, einfach die beiden A-Bauern stehen zu lassen. Die könnten ja längst verschwunden sein. Wie, Obacht, Herr Weiß, Obacht. Der Schwarz stellt ihnen eine Falle, der gerissene Hund, der... Aha, eine ähnliche Konstellation wie Silaska gegen Tartakova. Und, ja, und, aha, was ist denn das? Warum stehen denn 6 Bauern auf der dritten Reihe, hä? Der weiße König ist bedroht! Ihr König, Herr Weiß! Ihr König! So, da ist Ihr Essen. A6, F4. Jawohl. Genau so. Und dann... Yes, das hat Hotzen wieder. A6, das wird immer ärger. F4. Hey, Blatt! Ihr Essen! A6. Ja, wollen's nicht! Wie? Was? Ach so, Sie sind's, ja. Ja, gut. Stellen Sie es nur hin. Aber zu trinken, wo ist denn was zu trinken? Also schau einer her, vom Mittag haben Sie auch noch alles stehen lassen. Sie haben überhaupt nichts gegessen. Durst, nur was zum Trinken, geben Sie her. Bloß immer trinken, das kann er. Langsam, nicht so hastig, hören Sie. Teilen Sie es lieber ein, mehr gibt's nicht. So, alle, nichts mehr drin. Durst, Mann, Durst. Wissen Sie, was das heißt? Wie das ist? Geben Sie mir bitte noch etwas. Sie wissen genau, dass das verboten ist. Ja, nur einen Schluck, bitte. Einen einzigen Schluck noch. Aber das Maul halten, sonst. Wegen des unerträglichen Durstgefühls quäle ich den Wärter immer häufiger um mehr. Und trotzdem klebt mir im nächsten Augenblick die Zunge wieder trocken im Mund. Die Spielwut dringt auch in meinen kurzen Schlaf ein. Und wenn ich von Menschen träume, sehe ich sie in den Bewegungen von Schachfiguren. Ja. Im Vor- und Zurück des Rösselsprungs. Werde ich zu einem Verhör gerufen, so kann ich mich auf nichts mehr konzentrieren. Ich höre kaum hin, gebe konfuse Antworten und keiner von ihnen ahnt, dass ich nur darauf warte, wieder in meiner Zelle zu sein und dieses unsinnige, irre Spiel fortsetzen zu können. Eine neue Partie, noch eine. Ich schlafe immer weniger, magere ab. Aber Hunger habe ich nicht. Nur diesen dauernden, entsetzlichen Durst. Mit geballten Fäusten laufe ich auf und ab. Ich feuere meine beiden Ichs an, beschimpfe sie und manchmal höre ich, wie durch einen roten Nebel, meine eigene Stimme, wie sie Schach, den König! Ruft. Oder sich selber heiser zuschreit. Matt! Matt! Matt! Und dann eines Morgens dieses zauberhafte, unwirkliche Erwachen, an das ich zuerst nicht zu glauben wagte. Leise menschliche Stimmen in meiner Nähe, wohlgemerkt menschliche Stimmen, die anders klangen als die der Unmenschen auf der Richterbank. Musste nicht alles verfliegen, wenn ich jetzt die Augen öffne? Muss ich dann nicht wieder diese tausendmal verfluchte Hotelzelle angrinsen? Und dann tue ich es doch, weil die Neugier siegt. Ich versuche, mich aufzurichten. Es geht schwer, schmerzt auch. Und an meiner rechten Hand sehe ich einen großen Verband. Nicht aufrichten, bitte. Sie müssen schön still liegen. Ja, ich weiß gar nicht. Wo bin ich denn? Und was ist denn das da an der Hand? Das hat alles Zeit. Jetzt schlafen Sie nur erst einmal brav weiter, damit Sie wieder zu Kräften kommen. Und ganz, ganz ruhig liegen, gell? Erst da begriff ich, dass ich in einem Hospital lag und aufatmend sank ich in die Kissen zurück. Das freundliche Lächeln der Schwester nahm ich hinüber in den Schlaf. Am Nachmittag kam der Arzt, ein liebenswürdiger älterer Herr, und... Sie dürfen vollstes Vertrauen zu mir haben. Sie finden bei mir jedes Verständnis für Ihre Lage. Danke Ihnen sehr, Herr Professor, aber... Kein Aber, wenn ich bitten darf. Übrigens kenne ich Ihren Herrn Onkel, den kaiserlichen Leibarzt, und schätze ihn mit besonders respektvoller Verehrung. Es freut mich, dass mein Onkel in Fachkreisen immer noch seinen alten guten Ruf hat. Von den medizinischen Qualitäten meines verehrten Kollegen rede ich jetzt nicht. Ich meine den Menschen. Oder, damit Sie mich ganz genau verstehen, seine Gesinnung. Für mich ist er die Verkörperung des alten Verehrungswürdigen Österreich. Nun, jetzt beruhigt. Ja, beruhigt. Ganz beruhigt. Und, ja, weswegen bin ich hier? Ich weiß überhaupt nicht, was mit mir vorgegangen ist. Es ist mir alles wie ein Rätsel ohne Lösung. Ohne Lösung. Tja. Ach ja, richtig, das wollte ich Sie noch fragen. Sie sind Mathematiker oder Chemiker, nicht wahr? Nein, ich bin Jurist. Wie kommen Sie darauf? Ach, merkwürdig. So, Jurist. Im Fieber haben Sie nämlich immer so komische Formeln geschrien. C3, C4 und so ähnlich. Wir haben uns alle nicht ausgekannt. Wirklich sehr sonderbar. Aber, und das, um Sie gleich zu beruhigen, es ist nichts Ernstliches. Ja. Ich meine Ihre Krankheit. Ich würde eine akute Irritation der Nerven diagnostizieren. Aha. Verzeihung, Herr Professor, aber der Herr Oberarzt lässt Sie bitten. Schon gut, ich komme. Schließlich eine recht verständliche Irritation. Wohl seit den bewussten Märztagen vorigen Jahres, nicht wahr? Ja. Naja, kein Wunder bei den Methoden. Sie sind leider nicht der Erste. Aber seien Sie ganz unbesorgt. So, na und jetzt ruhen Sie sich mal ordentlich aus. Ja. Das ist für Sie die beste Medizin. Servus. Bis auf später. Servus. Nach 2 Tagen erfuhr ich von dem noblen, väterlich um mich besorgten Professor, was eigentlich vorgefallen war. Der Wärter hatte mich laut schreien gehört und geglaubt, es sei jemand bei mir eingedrungen, mit dem ich mich streite. Kaum hätte er sich in der Tür gezeigt, wäre ich auf ihn zugestürzt, hätte ihn gewürgt und dabei geschrien, nun zieh schon endlich einmal, du Schuft, du Feigling, sonst setz ich dich matt. Als andere ihm zu Hilfe eilten und man mich zur ärztlichen Untersuchung schleppen wollte, war ich auf das Fenster am Gang zugelaufen, hatte die Scheibe eingeschlagen und mir dabei gehörig die Hand verletzt. Da... Hier sehen Sie noch die tiefe rote Narbe. Ja. Die ersten Nächte im Hospital verbrachte ich in einer Art von Gehirnfieber. Aber nun, meinte der Professor dann abschließend, finde er mich völlig normal. Obwohl er das natürlich der Gestapo nicht melden würde. Er hielt nicht nur sein Wort, sondern bewirkte darüber hinaus auch meine Entlassung. Wie er das fertig bekommen hat, ich weiß es nicht. Vielleicht hat er mich für unzurechnungsfähig erklärt. Vielleicht war mein Fall inzwischen für die Gestapo auch uninteressant geworden, zumal gerade damals Hitler in Böhmen einfiel. Kurz und gut, ich brauchte nur die Verpflichtung einzugehen, innerhalb von 14 Tagen Österreich zu verlassen. Und zum Glück waren diese 14 Tage dermaßen ausgefüllt mit der Erledigung der notwendigen Formalitäten, dass ich zum Nachdenken überhaupt nicht kam. Ich wollte es auch gar nicht. Erst nach Wochen und Monaten, ja eigentlich erst hier auf dem Schiff, fand ich wieder den Mut, mich an das zu erinnern, was geschehen war. Tja, das ist also, wie ich vorhin schon sagte, die wenig erfreuliche Geschichte. Ja. Entschuldigen Sie die Frage, aber als Sie uns heute Nachmittag beim Spiel sahen, hat das nicht, was ja nur verständlich wäre, bei Ihnen entsetzliche Erinnerungen wachgerufen? Nein, nein. Sehen Sie, es waren ganz andere Empfindungen. Ich möchte es eher ein erschrecktes Staunen nennen. Herrgott, sagte ich mir, da ist ja ein richtiges Schachbrett mit richtigen Figuren, vor dem Menschen sitzen. Verschiedene Menschen, kein Homo Dividuus. Ich war magisch angezogen und war fasziniert. Endlich konnte ich einmal ein reales Spiel zwischen zwei Partnern sehen. Leider passierte mir dann diese Unhöflichkeit, mich in die Partie einzumischen. Ohne die wir aber nicht das Vergnügen Ihrer Bekanntschaft gemacht hätten, so ist es doch. Ja, nach all dem, was Sie mir anvertraut haben, wird es nun morgen für mich doppelt interessant sein, dem Turnier zuzuschauen. Erwarten Sie nur nicht zu viel von mir. Es soll für mich ja nichts weiter sein als eine Probe. Ja. Eine Probe, ob ich überhaupt fähig bin, eine normale Schachpartie zu spielen. Denn immer mehr zweifle ich daran, ob jene hunderte, vielleicht tausende Partien, die ich gespielt habe, am Ende nicht bloß eine Art Fieberschach waren. Sozusagen ein Traumschach, in dem, wie in einem Traum auch, Zwischenstufen übersprungen wurden. Und um eins möchte ich Sie noch bitten. Sagen Sie den Herrn gleich, dass ich nur eine einzige Partie spiele. Natürlich. Sie soll nichts weiter sein als der Schlussstrich unter eine alte Rechnung und nicht etwa ein neuer Anfang. Außerdem hat mich damals auch der Professor davor gewarnt. Ja, ausdrücklich gewarnt. Und heute bin ich mir darüber völlig im Klaren, dass es sich damals bei mir um einen durchaus pathologischen Zustand handelte. Ja, ich war auf dem besten Weg, verrückt zu werden. Und nicht wahr, wer einmal einer Manie verfallen war, bleibt, selbst wenn er auch dann davon geheilt ist, für immer gefährdet. Deshalb also nur diese eine Probepartie für mich selbst und nicht mehr. Gut, abgemacht, Herr Dr. Blatt. Dann also morgen Nachmittag um 3 im Rauchsalon. Am nächsten Tag waren wir pünktlich um 3 Uhr im Rauchsalon versammelt. Auch Centowitz ließ nicht wie am Tage vorher auf sich warten. Und nach der Wahl der Farben begann die denkwürdige Partie. Noch heute tut es mir leid, dass ich sie damals nicht gleich aufgezeichnet habe. Zwar versuchten wir sie in den folgenden Tagen zu rekonstruieren, es war völlig zwecklos, denn wir hatten während der Partie mehr auf die beiden Gegner als auf den Gang des Spiels geachtet. Auch das lohnte sich, zumal die Gegensätze dieser ganz verschiedenen Menschen immer deutlicher wurden. Dabei meine ich nicht nur das Äußere, hier der massige, grobe Centowitsch, doch der zarte, feingliedrige Dr. Blatt, sondern auch den geistigen Gegensatz. Centowitsch, der Routinier, blieb während der ganzen Zeit unbeweglich wie ein Block, die Augen streng und starr auf das Schachbrett gerichtet. Nachdenken schien ihm direkt eine körperliche Anstrengung zu bedeuten, die alle seine Organe zu äußerster Konzentration anspannten. Dr. Blatt dagegen bewegte sich vollkommen locker und unbefangen, als Dilettant im schönsten Sinn des Wortes, dem im Spiel nur das Spiel Freude macht, blieb er entspannt, plauderte während der Pausen erklärend mit uns und wenn die Reihe an ihn kam, schaute er höchstens eine Minute auf das Brett. Man hatte jedes Mal den Eindruck, dass er die einzelnen Züge des Gegners, wie der sie ausführte, genau so erwartet hatte. Erst nach dem 7. oder 8. Zug schien sich so etwas wie ein bestimmter Plan zu entwickeln. Centowitsch verlängerte seine Überlegungspausen, und daran merkten wir, dass der eigentliche Kampf um die Vorhand einzusetzen begann. Und dann verloren wir allmählich den roten Faden, denn je mehr sich die Figuren zu einem sonderbaren Ornament verflochten, desto undurchdringlicher wurde für uns der Stand der Partie. Hinzu kam auch noch eine lähmende Ermüdung, die uns überfiel, denn Centowitsch dehnte seine Pausen immer mehr aus. Wie gesagt, uns ermüdete das. Aber bei Dr. Blatt war die Wirkung genau gegenteilig. Je länger sich die Partie hinzog, desto unruhiger begann er zu werden. Stuart, bringen Sie mir bitte noch eine Flasche Mineralwasser. Sehr wohl, mein Herr. Unerträglich, diese Langsamkeit. Einfach unerträglich. Der Meister lässt sich Zeit. Wie steht's denn eigentlich? Keine Ahnung. The better part of valor is discretion. So, meinen Sie, die Vorsicht sei der bessere Teil der Tapferkeit? Hier scheint man mir Vorsicht mit Langsamkeit zu verwechseln. Doch Centovic lässt sich keineswegs drängen. Er überlegt stumm und stur und pausiert immer länger, je mehr sich das Feld von Figuren entblößt. Da, beim 42. Zug, nach geschlagenen 2/3 Stunden, geschieht etwas Unerwartetes. Wie nämlich Dr. Blatt sieht, dass Centovic den Springer fasst, um ihn vorzuziehen, da duckt er sich wie ein Raubtier vor dem Ansprung. Er beginnt am ganzen Körper zu zittern. Und kaum hat Centovic den Springerzug getan, als Dr. Blatt scharf die Dame vorschiebt. So, erledigt. Er lehnt sich zurück, kreuzt die Arme über der Brust, sieht mit herausforderndem Blick auf seinen Gegner und wiederholt noch einmal, diesmal mit deutlichem Hohn. Jawohl, erledigt. Sofort beugen wir uns alle über das Brett, weil der Zug so triumphierend angekündigt wurde. Also ich komme da schon längst nicht mehr mit. Sehen Sie vielleicht etwas? Nee. Eine direkte Bedrohung kann ich auch nicht erkennen. Er will es schon wissen. Passen Sie auf, meine Herren, jetzt wird's interessant. Mit einem Schlag ist unsere Müdigkeit verflogen und wir warten gespannt auf die Reaktion des Centovic. Er war der Einzige, der sich bei der herausfordernden Ankündigung nicht gerührt hatte. Er sitzt so unbewegt, als habe er das beleidigende Wort überhaupt nicht gehört. Wir halten unwillkürlich den Atem an. Es wird totenstill. Und mit einem Male hören wir das Ticken der Uhr, die man zur Feststellung der Zugzeit auf den Tisch gestellt hat. 3 Minuten vergehen, es geschieht nichts. 5 Minuten, der Weltmeister rührt sich nicht. 6 Minuten, immer noch nichts. Da, jetzt, mit einem Ruck steht unser Freund plötzlich und hastig auf und beginnt im Rauchsalon auf und ab zu gehen. Das ist bei der 7. Minute. Zuerst ging Dr. Blatt noch langsam, doch jetzt beschleunigt er das Tempo immer mehr. Alle blicken ihn verwundert an. 8 Minuten sind um. Centovic sitzt wie erstarrt. Aber unsere Spannung steigt ins Unerträgliche, wenn nur diese verfluchten Schritte nicht wären. Der Rauchsalon ist groß. Dr. Blatt kann 20, auch 30 Schritte machen. Aber nein, es sind nur 10. Ich sehe es ja. Ich zähle sie nach. Nach genau 10 Schritten scheint er vor einer unsichtbaren Schranke zu stehen. Er macht kehrt und läuft die gleiche Strecke zurück. Ab und zu sieht er halb geistesabwesend zum Tisch hin, aber Centovic hat sich immer noch nicht entschieden. 9 Minuten sind um. Jetzt in der 10. muss Centovic sich entscheiden. Irgendetwas muss er nun tun. Und da, wir trauen unseren Augen nicht. Centovic hebt langsam seine schwere Hand und... Aber was ist das? Nein. Er tut keinen Zug, sondern schiebt mit dem Handrücken einfach alle Figuren vom Brett. Ja, und jetzt begreifen wir auch, was das zu bedeuten hat. Centovic gibt auf und schiebt die Steine vom Brett, um nicht vor uns sichtbar von Dr. Blatt matt gesetzt zu werden. Er ist tatsächlich erledigt. Er, der Weltmeister und Champion zahlloser Turniere, hat die Flagge vor einem Unbekannten gestrichen, der seit 20 oder 25 Jahren kein Schachbrett angerührt. Es ist unwahrscheinlich. Einfach fantastisch. Und wir stehen aufgeregt vor dem Tisch mit den durcheinanderliegenden Steinen. Nur der geschlagene Weltmeister bleibt stur und ohne mit der Wimper zu zucken. Aha, jetzt hebt er doch den Kopf, sieht unseren Freund mit steinernem Blick an und... Noch eine Partie? Natürlich, ja, selbstverständlich. Das kam mit einer mir sehr unangenehmen Begeisterung. Und sofort beginnt er mit fiebriger Hast die Figuren aufzustellen. Dieser stille Mensch ist sichtbar erregt. Seine Hände zittern. Warum nur diese 2. Partie? Es ist heller Wahnsinn, ich muss es ihm sagen. Nicht. Spielen Sie jetzt nicht. Lassen Sie es für heute genug sein. Es ist zu anstrengend für Sie. Anstrengend? Haha. 17 Partien hätte ich inzwischen spielen können, statt dieser Bummelei. Anstrengend ist für mich nur, bei diesem Schneckentempo nicht einzuschlafen. So, fertig. Also nun fangen Sie schon endlich an. Und Stuart, bringen Sie mir doch endlich was zu trinken. Rasch! Wir alle spüren es. Aus den zwei Gegnern im Spiel sind jetzt zwei Feinde geworden. Aus dem Spiel ein leidenschaftlicher Hass. Schon beim ersten Zug zögerte Centovic unendlich lange, denn sein Instinkt hatte erkannt, dass er gerade durch seine Langsamkeit den Gegner am ehesten irritierte. Während er auch bei den nächsten Zügen endlose Pausen machte, sah ich, wie Dr. Blatt bereits das dritte Glas Wasser herunterstürzte. Alle Symptome einer anormalen Erregung zeichneten sich bei ihm ab. Seine Stirn wurde feucht und immer deutlicher trat der rote Streifen der Narbe auf der Hand hervor. Aber noch beherrschte er sich. Erst als beim vierten Zug Centovic wieder kein Ende findet, faucht er ihn plötzlich an. Herrgott, so spielen Sie doch schon endlich mal. Wir haben 10 Minuten Zugzeit ausgemacht. Ich spiele prinzipiell nicht mit kürzerer Zeit. Ich darf Sie bitten, nicht mit den Fingern zu trommeln und nicht zu pfeifen. Das stört mich. Ich kann so nicht spielen. Das sieht man. Das sieht man. Bitte, was wollen Sie damit sagen? Nichts weiter. Nichts. Dass Sie offenbar nervös sind. Sehr nervös. In tödlichem Tempo schleppte das Spiel sich fort. Von einem Zug zum anderen wurde Dr. Blatts Benehmen immer sonderbarer. Und jetzt scheint er an der Partie überhaupt keinen Anteil mehr zu nehmen. Er bleibt an seinem Platz sitzen, starrt vor sich hin und scheint sich in endlose Kombinationen zu verlieren. Ja, ich fürchte, dass er sich ganz andere Partien ausdenkt. Er ist völlig geistesabwesend. Schließlich muss man ihn jedes Mal anrufen, wenn er am Zuge ist. Und da, jetzt beim 19. Zug, passiert es. Kaum hat Centovic seine Figur bewegt, stößt Dr. Blatt, ohne recht auf das Brett zu sehen, seinen Läufer 3 Felder vor und schreit: Schach! Schach dem König! Wir sehen auf das Spiel, können aber nichts Besonderes entdecken. Und dann tut Centovic etwas, was er bisher noch nie getan hat. Langsam, ganz langsam, hebt er den Kopf und sieht in unserem Kreis von einem zum anderen. Dabei lächelt er zufrieden und höhnisch. Er kostet seinen Triumph gehörig aus, bis er endlich sagt: Bedauere sehr, aber ich sehe kein Schach. Vielleicht, dass einer der Herren einen Schach gegen meinen König sehen kann. Aber der König steht falsch. Jawohl, der gehört auf F7. Er steht falsch. Sie haben falsch gezogen. Überhaupt steht alles falsch auf diesem Brett. Der Bauer gehört doch gar nicht dahin. Nicht auf G4, sondern auf G5. Es ist ja eine ganz andere Partie. Ja, können Sie denn nicht sehen? Das kann doch... Au, au, warum fassen Sie mich denn so an? Sie tun mir ja weh. Was wollen Sie denn von mir? Bitte, wer sind Sie denn? Denken Sie daran, lieber Freund, denken Sie daran, was Sie mir gestern erzählt haben. Da sehen Sie Ihre Narbe. Die Narbe? Die Narbe? Ach so. Ja, die Narbe. Und der Durst. Um Gottes Willen, was ist los? Habe ich etwas Unsinniges gesagt oder getan? Oh mein Gott, sagen Sie, bin ich am Ende wieder? Nein, aber Sie müssen sofort die Partie abbrechen, hören Sie? Es ist höchste, allerhöchste Zeit. Erinnern Sie sich, was Ihnen der Arzt gesagt hat? Ja. Ja, natürlich. Natürlich. Ich danke Ihnen. Nicht auszudenken, bin ich da. Einfach nicht auszudenken. Herr Centovic, ich bitte Sie 1000 Mal wegen meines dummen Irrtums um Verzeihung. Was ich da eben behauptet habe, war natürlich purer Unsinn. Es bleibt selbstverständlich Ihre Partie. Bitte verzeihen Sie mir. Aber auch die anderen Herren muss ich um Entschuldigung bitten. Doch ich hatte Sie ja gleich im Voraus gewarnt, nicht zu viel von mir zu erwarten. Verzeihen Sie diese Blamage. Aber das war das allerletzte Mal, dass ich mich im Schach versucht habe. Tja, und damit verbeugte sich Dr. Blatt und ging in der gleichen bescheidenen und geheimnisvollen Weise, mit der er zuerst in unserer Runde erschienen war. Nur ich allein wusste, dass dieser Mann nie mehr ein Schachbrett ansehen, nie wieder eine Figur berühren würde. Die anderen Zuschauer hatten alle das Gefühl, mit knapper Not etwas Unbehaglichem und Gefährlichem entgangen zu sein. Bis auf McConnor, diesen bulligen Selfmade-Man, dem nur Ärger und Enttäuschung anzumerken war. Verrückter Kerl. Einfach diese Partie so zu vermasseln. Nicht zu fassen. Einfach nicht zu fassen. Tja, schade. Der Angriff war gar nicht mal so übel disponiert. Für einen Dilettanten ist dieser Herr eigentlich ungewöhnlich begabt. Doch, doch, das muss man ihm lassen. Mehr Hörspiele in großer Vielfalt sind jederzeit in der App der ARD Audiothek zu finden.